Als er aber vom Berge herabstieg, folgten ihm große Massen, und siehe, ein Aussätziger kam hinzu, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, so du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an mit den Worten, ich will es, werde rein. Und alsbald ward sein Aussatz gereinigt, und Jesus sagt zu ihm, siehe zu, dass du es niemand sagest, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, welche Moses verordnet hat, zum Zeugnis für sie. Als er aber nach Kapernaum kam, trat zu ihm ein Hauptmann und bat ihn mit den Worten, Herr, mein Knecht liegt zu Hause gelähmt da nieder und hat große Qual. Da sagt er zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete, Herr, ich bin nicht genug, dass du unter mein Dach tretest, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht geheilt werden. Bin ich doch ein Mensch in untergeordneter Stellung, aber unter mir habe ich Soldaten, und ich sage zu diesem, geh hin, so geht er, zu einem anderen, komme, so kommt er, und zu meinem Diener, tue das, so tut er's. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich und sagte zu denen, die ihm folgten, wahrlich ich sage euch, bei niemand in Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, es werden viele kommen von Morgen und Abend und werden zu Tische sitzen mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich der Himmel. Die Söhne des Reiches aber werden hinausgeworfen werden in die Finsternis draußen, da wird sein Heulen und Zähneknirschen. Und Jesus sagte zu dem Hauptmann, geh hin, wie du geglaubet, so geschehe dir. Und der Knecht ward geheilt in dieser Stunde. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er dessen Schwiegermutter am Fieber da niederliegen. Und er berührte sie an der Hand, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und wartete ihm auf. Da es aber Abend geworden, brachten sie ihm viele Dämonische, und er trieb die Geister aus durchs Wort, und alle, die ein Leiden hatten, heilte er, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesajas gesagt ist in dem Wort, er nahm unsere Schwachheiten und unsere Krankheiten trug er. Da aber Jesus große Massen um sich herum sah, hieß er an das jenseitige Ufer übersetzen. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sagte zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wo du hingehst. Und Jesus sagte zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels Nester, der Sohn des Menschen aber hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Ein anderer aber von den Jüngern sagte zu ihm, Herr, erlaube mir erst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sagt zu ihm, folge mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Und als er das Schiff bestieg, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass die Wellen über das Schiff gingen, er aber schlief. Und sie traten hinzu und weckten ihn mit den Worten, Herr, rette, wir gehen unter. Und er sagt zu ihnen, was seid ihr zaghaft, ihr Kleingläubige? Hierauf erhob er sich, schalt die Winde und den See, und es ward still und glatt. Die Leute aber verwunderten sich und sagten, was ist das für ein Mann, dass selbst Wind und See ihm gehorchen? Und als er hinüberkam in das Land der Gadarener, traten ihm von den Gräbern her zwei Dämonische entgegen, die so gefährlich waren, dass man nicht auf der Straße dort vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, vor der Zeit uns zu quälen? Es war aber weit weg von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide, die Dämonen aber baten ihn, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Schweineherde. Und er sagte zu ihnen, gehet hin. Sie aber fuhren aus und in die Schweine, und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und berichteten alles, auch das von den Dämonischen. Und siehe, die ganze Stadt zog hinaus Jesus entgegen, und da sie ihn sahen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen.